den Sterns in einer langen Sommernacht, in der die Luft die ganze Welt so warm ist, wie das Blut, das die Schicksal anstrengt. Und wir gleiten und wir streifen durch die Straßen in der Nacht. Wir sind nicht von diesem Stern, das hat der Sonne und meinen Blick gebracht. Sie biete durch meine Nähe, kann ich schon kann. Doch auch sie biete durch meine Nähe, kann ich schon kann. Und wir gleiten und wir streifen durch die Straßen in der Nacht. Wir sind nicht von diesem Stern, als hat der Sandmann mitgebracht. Und wir gleiten und wir schweben und wir tanzen durch die Nacht. Wir leiden die Fresse, die Berge, Scheiße, von einem mitgebracht. In einer fremden Stadt, in einer neuen Sommernacht, in der die Luft eben zum Himmel so warm ist wie das Blut, das sich unsere Adern spürt, in einer Stadt in einer lauen Tut mir leid mit der Textunsicherheit. Das ist eine Weile hier. Das ist ein